sternenklare Nacht. Wir zwei, leise klingt Musik. Herbei, wir tanzten in den Morgen. Der Zauber dieser Nacht brachte uns beide in den Himmel nach. Träume waren verborgen, aus Zärtlichkeit gemacht. Heute sind sie in uns erwacht. Acapulco, viva Mexico, wo die Sonne scheint für dich und mich wie nirgendwo. Acapulco, weiße Schatten am Meer. Weil kein Abschiedstränen, wenn ich heute von dir gehe.